Das Ende naht. Wenige Wochen vor dem Geburtstag Adolf Hitlers war Eva Braun in Berlin eingetroffen. Gegen seinen Willen verbrachte sie gemeinsam mit ihm seinen Geburtstag und teilte mit ihm seine letzten Tage bis zu seinem Tode. Erst am 26. April fand ich Gelegenheit, mit Eva Braun, die ich seit 1932 gut kannte, längere Zeit zu unterhalten. Sie schilderte mir ihren Willen, in Berlin zu bleiben, ruhig und gefasst. Sie war sich in dieser Stunde völlig darüber klar, dass es aus dieser Situation keinen Ausweg mehr gäbe. Ich will den Führer unter keinen Umständen verlassen, sondern, wenn es sein muss, gemeinsam mit ihm sterben. Er hat zuerst darauf bestanden, dass ich Berlin mit dem Flugzeug verlasse. Ich habe ihm geantwortet, ich will nicht. Dein Schicksal ist auch mein Schicksal. Wir kamen auf Martin Bormann zu sprechen, der in diesem Augenblick gerade an uns vorüberging. Eva Braun gab mir klar zu verstehen, dass der Führer ihn bereits seit längerer Zeit durchschaut habe. Es sei ihm jedoch unmöglich, Bormann während des Krieges aus seiner Machtstellung zu entfernen, da er sich nur schwer an die neuen Mitarbeiter gewöhnen konnte. Abschließend meinte sie, es wäre auch der Tag gekommen, wo ein Bormann hätte gehen müssen. Der Führerbunker hatte bereits verschiedene Volltreffer erhalten. Die dicke Betondecke hielt jedoch stand. Die Posten der Reichskanzlei wurden mit Maschinenpistolen und Handgranaten gegen eventuell eingesetzte Fallschirmjäger oder Stoßtrupps ausgerüstet. Im Berliner Norden tobte inzwischen schwere Straßenkämpfe. Die wenigen deutschen Truppen und der Volkssturm, der nur mangelhaft ausgerüstet war, kämpften verzweifelt. Die Übermacht war zu groß. Unsere Hoffnung auf den Entsatz der Armee Wenck und des Panzerkorps Steiner wurden zunichte. Offiziere und Ordonnanzen berichteten, dass die Straßen von Verwundeten und Toten umsäumt seien. Brennende Fahrzeuge und Panzer zeugten von den schweren Kämpfen. Die Räume der neuen Reichskanzlei, die früher als Luftschutzbunker für Kinder des Berliner Nordens und werdende Mütter Verwendung gefunden hatten, wurden zum Lazarett. Durch das ständige Einströmen von Verwundeten waren auch wir in der engeren Umgebung des Führers ständig über die Lage an den einzelnen Kampfabschnitten unterrichtet. Mehrmals begleitete ich Professor Dr. Hase, der übrigens früher persönlicher Begleitarzt des Chefs war, durch das Lazarett und besuchte dort meine verwundeten Kameraden. General, der Fliegerritter von Greim, war anstelle des Reichsmarschalls zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe ernannt worden. Ein Befehl des Chefs veranlasste Greim, am 26. April nach Berlin zu fliegen. Nach einer Zwischenlandung in Gartow traf der Friesler Storch von Hanna Reitsch gesteuert in Berlin ein und landete in der Nähe des Brandenburger Tors auf der Ost-West-Achse. Als der General durch russisches Feuer verwundet worden war, gelang es ihr, unter schwierigen Umständen über den im Sitz hineingesunkenen General hinweg das Steuer zu ergreifen, um das Flugzeug aufzusetzen. Sofort nach seinem Eintreffen in Berlin wurde der neue Luftwaffenbefehlshaber verbunden und erhielt schmerzstillende Medikamente. In der Zwischenzeit berichtete Hanna Reitsch dem Führer über den Flug. Unbegreiflich waren ihm die kühnen Leistungen dieser Frau. Schon immer hatte ihr flugtechnisches Können seine besondere Bewunderung gefunden. Als Ritter von Greim das Zimmer Adolf Hitlers betrat, war sie im Begriff, sich vom Führer zu verabschieden. Auch ich hatte die große Freude, sie kurz zu begrüßen. Anschließend begab sie sich zu den Kindern der Familie Goebbels, um ihnen Trost zu geben und mit ihnen über ein paar schwere Stunden hinweg zu helfen. Die gleiche Frau, die noch eben eine wohl beispiellose Leistung vollbracht und männlichen Mut in höchster Vollendung aufgebracht hatte, wurde nun zur mütterlichen Frau. Sie erzählte den Kindern Märchen, sie sang und spielte mit ihnen und ließ ihr trauriges Los vergessen. Am 27. April 1945, nachmittags gegen 17 Uhr, rief mich der Verbindungsoffizier von Himmler zu Hitler. SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Hermann Fegelein telefonisch an und fragte mich, ob ich ihm für eine Informationsfahrt zwei Wagen zur Verfügung stellen könne. Außerdem wäre mir dankbar, wenn ich ihm noch einen persönlichen Gefallen erweisen könne. Es handele sich um eine Aktentasche mit wichtigen Handakten des Reichsführers SS Heinrich Himmler und ihm selbst, die ich in Verwahrung nehmen solle. Er wolle sie mir gegen 22 Uhr persönlich im Führerbunker übergeben. Es sei unbedingt erforderlich, sie sicher zu verwahren und bei einem eventuellen Durchbruch des Feindes entweder gut zu verstecken oder zu vernichten. Keinesfalls dürfe sie in die Hände des Gegners fallen. Da ich mich mit Fegelein seit langen Jahren kameradschaftlich duzte und er gleichzeitig als Schwager von Eva Braun das vollste Vertrauen des Chefs genoss, hatte ich keinerlei Bedenken, ihm die Erfüllung seiner Bitte zuzusagen. Ich hatte in diesem Augenblick wirklich nicht gedacht, dass ich mit meiner Bereitschaft, ihm gefällig zu sein, mein eigenes Leben an einen Faden gehängt hatte. Kurze Zeit darauf verließ Fegelein mit den beiden von mir wieder instand gesetzten und zur Verfügung gestellten Fahrzeugen die Reichskanzlei. Es waren die beiden letzten Fahrzeuge aus meinem einstmal so großen Wagenpark, die noch einigermaßen betriebsfähig waren. Zu meiner großen Verwunderung trafen die beiden Wagen etwa eine halbe Stunde später wieder bei mir ein, jedoch ohne Fegelein. Von den Fahrern erfuhr ich, dass er in der Nähe des Kurfürstendammes ausgestiegen sei, um zu Fuß seine weiteren Informationen auszustellen. Fegelein hatte die Reichskanzlei in Uniform eines Generals der Waffen-SS verlassen. Als ich etwa eine halbe Stunde vor 22 Uhr gemäß meiner Verabredung mit Fegelein im Führerbunker eintraf, war dort alles in größter Erregung. Soeben war eine wichtige Nachricht des deutschen Nachrichtenbüros als Reuter-Meldung durchgegeben worden. Da alle Funkeinrichtungen der Reichskanzlei ausgefallen waren, hat ein Funkwagen meiner Frontkolonne mit Kohlenbunker den Funkbetrieb seit Tagen übernommen. Ohne diesen Nachrichtenwagen wäre der Führerbunker schon lange ohne jede Funkverbindung mit der Außenwelt gewesen. Fieberhaft arbeitete der Bunker an seinen Geräten und gespannt warteten wir auf die angekündigte Nachricht. Reuter-Meldung über DNB. Himmler hat mit dem Grafen Bernadotte Verbindung aufgenommen, um mit den Westalliierten über einen Separatfrieden zu verhandeln. Als Verhandlungsgrundlage gibt Himmler an, der Führer sei eingeschlossen und leide unter Gehirnblutungen. Er sei nicht mehr Herr seiner Sinne und will höchstens noch zweimal 24 Stunden am Leben bleiben. Diese Meldung schlug wie ein Blitz bei uns ein. Sie wirkte noch niederschmetterter als das Telegramm des Reichsmarschalls Göring. Bormann kam aus dem Lagerraum und hielt den aufgenommenen Spruch in der geballten Faust. Voller Empörung kam es über seine Lippen. Ich habe es schon immer gewusst. Man darf die Treue, dem Koppelschloss der SS stand bekanntlich, meine Ehre heißt Treue, nicht auf dem Koppelschloss, sondern muss sie im Herzen tragen. Seine erste Frage galt mir, wo ist Fegelein? Wahrheitsgemäß berichtete ich meinem Gespräch mit Fegelein und dessen Abfahrt mit meinem Wagen. Ich fügte hinzu, dass er mir um 22 Uhr eine Aktentasche übergeben wolle. Obgleich jeder, ob Mann oder Frau, sich bemühte, Haltung zu bewahren, war jedoch die innere Nervosität aller Anwesenden auf das Höchste gestiegen. Für jeden von uns war Fegelein ein untadeliger Mann gewesen. Er trug die höchsten Auszeichnungen des Deutschen Reiches. Er duzte sich außer mit mir auch mit Martin Bormann und dem SS-General Rattenhuber und Bauer. Die Sekretärinnen und Botschafter Hevel baten den Chef um Gift. Es war bekannt, dass Hitler von Himmler schon vor einiger Zeit Ampullen mit Gift erhalten hatte. Wo war Fegelein? Wenn jemand über den Verrat Himmlers unterrichtet gewesen sein konnte, dann musste es Fegelein sein. Inzwischen war der Adjutant Fegeleins in die Reichskanzlei zurückgekehrt. Er wurde sofort von dem Chef der Dienststelle des Reichssicherheitsamtes beim Führer, Kriminaldirektor Högel, vernommen. Er gab zu Protokoll, dass Fegelein den Entschluss gefasst habe, die Wagen zurückzusenden und den Weg zu Fuß fortzusetzen. Sie seien gemeinsam in die Berliner Wohnung Fegeleins gegangen. Dort habe sich der General Zivilkleider angezogen und ihm vorgeschlagen, das Gleiche zu tun. Durch das sonderbare Verhalten seines Generals sei er stutzig geworden und habe es unter diesen Umständen für korrekt gehalten, in Uniform in die Reichskanzlei zurückzukehren. Fegelein habe die Absicht gehabt, sich von den Russen überrollen zu lassen, um anschließend zu Himmler durchzuschlagen. Das war offenkundiger Verrat und treuer Bruch Fegeleins. Auf Befehl Bormanns wurden sofort alle noch erreichbaren Dienststellen verständigt, Fegelein festzunehmen, wo sie ihn fänden und sofort zum Führerbunker zu bringen. Für das unerhörte Tempo, in dem sich damals die Ereignisse der Reichskanzlei abspielten, mag Folgendes typisch sein. Während noch alles auf das Auffinden Fegeleins wartete, wurde durch Staatssekretär Naumann in Gegenwart des Chefs und Eva Braun zwei Ordonnanzen standesamtlich getraut. Von irgendwo aus der Stadt waren die beiden Mädchen von den Russen zu ihren Verlobten geflüchtet, um bei ihnen Schutz und Hilfe zu finden. In aller Stille wurden die Trauungen in einem Raum der alten Reichskanzlei, der in einem toten Winkel lag und nicht unter Beschuss ausgesetzt war, vollzogen. Gegen Mitternacht verband die Telefonzentrale in einem Anruf aus Berlin General Fegelein mit Eva Braun. Hastig forderte er seine Schwägerin auf, gemeinsam mit Hitler Berlin zu verlassen. Er hielt ein Herauskommen noch unbedingt für möglich und wollte die Flucht organisieren. Eva Braun lehnte das Angebot ab und erklärte, dass sie auf seine Hilfe verzichte. Sie machte ihn auf die Folgen seines Vorhabens aufmerksam und bat ihn, zu seinem Dienst zurückzukehren. Fegelein lehnte das ab. Er betonte, er käme nicht zurück. Den Entschluss, zu Himmler zu gelangen, würde er nicht aufgeben. Anschließend an den Kohlebunker befanden sich mehrere Kellerräume, in denen verschiedene Persönlichkeiten aus der engeren Umgebung des Chefs, unter anderem auch Fegelein, ihre persönlichen Räume hatte. Kurz nach Mitternacht wurde in dem von Flüchtlingen überfüllten Kohlebunker ein verdächtiger Zivilist beobachtet, der sich anscheinend von den hinteren Kellerräumen kommend einen Weg nach dem Ausgang des Kohlebunkers bahnte, da man annahm, dass es sich vielleicht um einen Saboteur handelte, der vom Kohlebunker aus seinen Weg zur Poststraße nehmen wollte, wurde ein Posten auf diesen Mann aufmerksam gemacht. Als er ihn verhaften wollte, erklärte der Verdächtige, er sei General Fegelein und verwehrte sich derartige Anrempelungen. Da dem Posten jedoch bekannt war, dass der General Fegelein gesucht wurde, ließ er sich nicht einschüchtern und führte die Verhaftung durch. Er brachte Fegelein zum Verteidigungskommandanten des Regierungsviertels SS-Brigadeführer Mohnke. Mit Hausschuhen und Ledermantel, Schal und einer Sportmütze bekleidet, machte er, als wir ihn bei Mohnke erblickten, einen sonderbaren Eindruck. Er musste zugeben, die Aktentasche soeben aus seinem Zimmer hinter dem Kohlebunker geholt zu haben. Mohnke übergab Fegelein sofort dem zuständigen Kriminaldirektor Högel zum Verhör. In der Aktentasche wurden die Unterlagen für den Hochverrat Himmlers und Fegeleins, auf denen sich die Reutermeldung aufbaute, gefunden. Im Verhör musste er zugeben, dass er die Absicht gehabt hatte, mit der Aktentasche von neuem aus der Reichskanzlei herauszukommen. Es wurde nun sofort eine Durchsuchung von Fegeleins Zimmer angeordnet. Es befand sich darin ein Reisekoffer, auf dessen Boden sich zwei je über einen halben Meter lange Rollen englischen Goldes sowie Pakete mit englischen Pfund- und Dollarnoten befanden. Nach oberflächlicher Schätzung musste es sich um ein Millionenvermögen von Feinddevisen gehandelt haben. In diesem Zusammenhang sei aus historischer Interesse erwähnt, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch dieser Schatzkoffer der Herren Himmler und Fegelein bei der Plünderung der Reichskanzlei in die Hände des Feindes gefallen ist. Auf Befehl des Chefs wurde sofort ein Kriegsgericht zusammengerufen. Nach einer kurzen Verhandlung wurde das Urteil aufgrund der vorliegenden Unterlagen gesprochen. Tod durch Erschießen wegen Hochverrat. Ohne eine Miene zu verziehen, nahm Fegelein sein Todesurteil entgegen. Das Urteil wurde Hitler zur Unterschrift und Bestätigung vorgelegt. Hitler schwankte. Es handelte sich um einen Mann, der sich als Frontsoldat bewährt hatte und obendrein der Schwager der Frau war, die er liebte. Er überlegte, ob er diesem Mann, anstatt ihn zu erschießen, eine Frontbewährung zuerkennen sollte. Sie konnten Fegelein die Möglichkeit geben, sich zu rehabilitieren. Eva Braun erinnerte darauf Adolf Hitler an das nächtliche Gespräch, welches sie vor wenigen Stunden mit ihrem Schwager geführt hatten. Sie machte auf die Möglichkeit aufmerksam, dass es Fegelein und Himmlers Plan gewesen sein könnte, ihn und sie lebend in die Hände des Feindes fallen zu lassen. Sie wollte keine Rücksicht auf sich und ihre Familie nehmen, denn Recht musste Recht bleiben. Darauf unterzeichnete Adolf Hitler ohne weiteres Zögern das Todesurteil. Unmittelbar darauf wurde der SS-Obergruppenführer General Fegelein durch seine eigenen SS-Männer im Garten des Auswärtigen Amtes hingerichtet. In Anbetracht der sich zuspitzenden Lage beauftragte der Chef Professor Dr. Hase zur Erprobung des ihm von Himmler übergebenen Giftes einen Tierversuch durchzuführen. Es fiel ihm sichtbar schwer, dafür seinen Lieblingshund Blondie zur Verfügung zu stellen. Auf vielen Reisen und in Stunden der Einsamkeit war der Schäferhund sein treuer Freund und Begleiter gewesen. Hitler zweifelte nach den Erfahrungen, die er mit Himmler gemacht hatte, daran, dass dieser ihm auch tatsächlich wirkungsvolles Gift übergeben hatte. In diesem Fall war er jedoch nicht getäuscht worden. Sofort nach der Einspritzung lag der Schäferhund tot auf dem Teppich. Die Panzersperre in den Straßen Berlins war längst geschlossen worden. Schwere und leichte deutsche Panzerwagen stellten sich in den Straßen und Plätzen auf. Zum Teil eingegraben, überragten sie nur mit den Türmen die Straßenoberflächen. Lebensmittel wurden an die Bevölkerung verteilt. Trotz der schweren Feuer standen die Menschen Schlange vor den Geschäften. Jeder versuchte in den Besitz von Nahrungsmitteln oder Kleidern zu gelangen. Die ersten Plünderungen von Läden setzten ein. Die Flak-Artillerie griff in den Erdeinsatz ein. Straße um Straße musste von der feindlichen Infanterie und den feindlichen Panzern unter schweren Verlusten erkämpft werden. Am 28. April verließen Feldmarschall Ritter vom Kreim und Hanna Reitsch mit dem letzten Flugzeug die Reichshauptstadt. Schon seit Tagen wurde im engeren Kreise von einer bevorstehenden Heirat Hitlers und Eva Brauns gesprochen. Noch zweifelten viele daran, aber bald sollten wir davon überzeugt werden. Die ersten Vorbereitungen wurden am 28. April getroffen. Die Trauung Hitlers sollte in seinem Arbeitsraum stattfinden. Vorher diktierte er seiner persönlichen Sekretärin, Frau Traute Junge, sein Testament. Es war das erste Mal, dass er ein Diktat des Chefs in Stenografie aufzunehmen hatte. Bis dahin hatte er stets direkt in die Maschinen diktiert. Es wurde sowohl sein politisches als auch sein persönliches Testament niedergelegt. Zur Teilnahme an der Hochzeit waren die Familie Goebbels, Bormann, Burgdorf, Hebel, die Sekretärin Frau Christian, Reichsjugendführer Axmann sowie der persönliche Adjutant Oberst von Below erschienen. Ein mir nicht bekannter Jurist aus dem Propagandaministerium übernahm die standesamtliche Trauung. Während die Granaten barsten und der Bunker von Volltreffern leicht erschüttert wurde, erfüllte der Jurist seine Pflicht als Standesbeamter. Feierliche Stimmung herrschte unter den Anwesenden. Vor einem Tisch stand Hitler und Eva Braun. Als Trauzeuge traten ihnen Dr. Goebbels und Martin Bormann zur Seite. Der schweren und unglücklichen Zeit angepassten Worte über Ehe und eheliche Pflichten kamen gedämpft über die Lippen des Beamten. Die Urkunden wurden beiden zur Unterschrift vorgelegt. Die Eheschließung zwischen Adolf Hitler und Eva Braun war gesetzlich vollzogen. Zwangslos saßen die Beteiligten wie an den sonst üblichen Teeabenden zusammen. Obwohl die Anwesenden wohl ausnahmslos ahnten, dass Hitler und seine Frau in den Tod gehen wollten, versuchte der Chef in höflicher und verbindlicher Art die Stimmung zu heben. Eine angeregte Unterhaltung kam zustande. Noch einmal saßen die engsten Mitarbeiter zusammen. Gespräche über frühere Erlebnisse wurden laut und so mancher dachte mit Wehmut an die Vergangenheit zurück. Nur langsam wurden die Trauungen der Außenwelt bekannt. Wer wusste bisher etwas in Deutschland von Eva Braun? Jeder fragte sich, warum Hitler erst kurz vor seinem Tode noch geheiratet hatte. Wir wenigen Eingeweihten sahen es richtig. Wir wussten, in welcher bescheidenen Treue diese Frau in langen Jahren der Einsamkeit der Mensch war, der Adolf Hitler sich am nächsten gestanden hat. Man mag heute über die politische Persönlichkeit Adolf Hitlers urteilen, wie man will. In den letzten menschlichen Bezirken war er, solange ich ihn kannte, einsam. Der einzige Mensch, der diese Einsamkeit mit ihm teilte, war Eva Braun. Dabei war sie von der größten Bescheidenheit, derer eine liebende Frau fähig sein kann. Sie hielt sich stets zurück und ist mit Ausnahme der letzten Wochen seines Lebens, die sie mit ihm teilte, niemals in einem Hauptquartier gewesen oder sonst öffentlich hervorgetreten. Hitler hat nicht anders gehandelt, als jeder ritterliche Mann aus allen Schichten des Volkes einer Frau gegenüber auch heute handeln würde. Er wollte nicht, dass die treueste Gefährtin seines Lebens vor der Geschichte als seine Geliebte dastünde. Im Augenblick der Trauung wussten sie beide, dass sie in Kürze gemeinsam in den Tod gehen würden. Für Eva Braun war es das Frauenschicksal, dass sie sich mit der ihr innewohnenden Demut aus eigenem Willen erwählt hatte. Der 29. April 1945 brach an. Am ersten Morgengrauen berieten Dr. Goebbels und Bormann auf Veranlassung des Chefs mit ihm über die Zusammensetzung einer neuen Reichsregierung. Dr. Goebbels wurde von Adolf Hitler gebeten, das Amt des Reichskanzlers zu übernehmen. Er war damit einverstanden. Großadmiral Dönitz sollte in Abwesenheit mit allen Geschäften eines Reichspräsidenten beauftragt werden. Die Besprechung war zu Ende. Alles schien nunmehr geklärt zu sein. Der Chef forderte Dr. Goebbels auf, Berlin sofort mit seiner Familie zu verlassen. Eine neue dramatische Situation zog herauf. Goebbels empfand diesen Befehl des Führers als einen Faustschlag ins Gesicht. Er verweigerte seine Ausführung. Er wollte Adolf Hitler nie verlassen, solange er lebte. Als der Chef auf seine Forderung bestand, erklärte Dr. Goebbels, dass er als Verteidigungskommissar von Berlin die Reichshauptstadt vor seinem Gewissen nicht verlassen dürfe. Das Gespräch nahm immer wieder temperamentvollere Formen an. Der Führer war verzweifelt. In erregten Worten machte er Goebbels den Vorwurf, dass nicht einmal er, einer seiner getreuesten Anhänger, seinen Befehl mehr folgen wolle. Mit Tränen in den Augen wandte Goebbels sich ab und verließ den Beratungsraum. Erschüttert von den Vorwürfen begab er sich in sein Arbeitszimmer und diktierte der Sekretärin Frau Junge sein Testament. Am Nachmittag dieses Tages, gegen 18 Uhr, stand ich selbst zum letzten Mal vor meinem Chef, dem ich 13 Jahre in Treue gedient hatte. Er trug wie immer seinen feldgrauen Rock mit der schwarzen langen Hose. Er war vollständig ruhig und gefasst. Auch ich, der ihn so gut kannte, konnte ihm nicht ansehen, dass er bereits mit dem Leben abgeschlossen hatte. In der rechten Hand hielt er eine Karte der Stadt Berlin. Seine linke vibrierte leicht, wie es nach der Kopfgrippe in Vinnytsia, Ukraine, häufiger auftrat und in den letzten Monaten fast immer der Fall war. »Wie sieht es bei Ihnen aus, Kempka?« Ich berichtete, dass ich mit meinen Männern die Sicherung der Reichskanzlei vom Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz aufrechterhielte. »Was denken Ihre Männer?« Auf meine Antwort, dass sie ausnahmslos eine tadellose Haltung bewahrten und auf den Entsatz durch General Wenck warteten, antwortete er ruhig, auf Wenck warten wir alle. Zum letzten Mal gab er mir die Hand. Wieder rief mich der Dienst. Die Russen waren bereits im Reichstag. Immer mehr Stoßtrupps sickerten in den Tiergarten ein. Meine Männer brauchten mich. Noch in dieser Nacht wurde die von Frau Junge geschriebenen Testamente Adolf Hitlers und Dr. Goebbels unterzeichnet. Lorenz, der Vertreter des Reichspressechefs Dietrichs, sowie Oberst von Below und SS-Standartenführer Zander, der persönliche Adjutant von Bormann, erhielten den Befehl, mit je einem Exemplar der ausgefertigten Dokumente den Durchbruch zu versuchen. In verschiedenen Richtungen verließen sie das eingeschlossene Berlin in der Hoffnung, mit den Dokumenten den neuen Reichspräsidenten, Großadmiral Dönitz, zu erreichen. Kurz darauf erhielt ich von Bormann und General Burgdorf den Befehl, zwei zuverlässige Grattmelder mit einer Sonderbotschaft an General Wenck loszuschicken. Mit Mühe und Not gelang es mir, zwei leichte Sachs-Motorräder zu beschaffen, auf denen die beiden Melder in Zivil verkleidet die Reichskanzlei verließen. Wenck, höchste Zeit, gezeichnet Bormann, gezeichnet Burgdorf, lautete der knappe Inhalt der Sonderbotschaft, welche als Begleitschreiben den Grattmeldern mitgegeben wurden. Im starken Granatenfeuer rasten sie durch die Straßen. Jeder versuchte auf anderen Wegen und durch andere Stadtteile Berlin zu verlassen, um Ferch bei Potsdam zu erreichen, wo Wenck mit seinem Stabe liegen sollte. Der eine Fahrer sollte nicht weit kommen. Mit höchster Kraftanstrengung fuhr er auf Nebenwegen durch den noch teilweise von deutschen Truppen besetzten Grünewald. Einige Lanzer versperrten ihm den Weg und hinderten ihn an Weiterfahren. Obgleich er seine Papiere und das Soldbuch vorzeigte, wurde er als Fahnenfluchtverdächtiger abgeführt. Gerade die Tatsache, dass er Zivil trug, hatte diesen Verdacht erhöht. Im Gefechtsstand eines Bataillons wurde er verhört, obwohl er das von Bormann und Burgdorf unterzeichnete Schreiben mit dem Briefkopf der Wehrmachtsadjutantur beim Führer vorzeigte, hielt man ihn fest. Man erklärte, dass die unterzeichneten Persönlichkeiten nicht bekannt seien. Er wurde von Gefechtsstand zu Gefechtsstand gebracht. Überall wurden das Schreiben an General Wenck angezweifelt. Erst am nächsten Morgen brachte man ihn in einem Schützenpanzerwagen zum Flakbunker am Zoo. Nach einem Anruf im Bunker der Reichskanzlei konnte der Irrtum aufgeklärt werden und er nach etlichen aufregenden Stunden wieder in Marsch zur Reichskanzlei gesetzt werden. Der zweite Fahrer kehrte nicht wieder zurück und hat wohl auch sein Ziel nicht erreicht.